Es ist nun wieder Hörspielzeit am Sonntagabend, zum letzten Mal im alten Jahr. Herzlich willkommen dazu. Heute Abend laden wir Sie ein, an einer ungewöhnlichen Expedition teilzunehmen. An Cyranos Reise zum Mond. Kein anderer als der Mann mit der langen Nase, streitlustige Fechter und Poet Cyrano de Bergerac will jene Reise unternommen haben. Und das bereits im 17. Jahrhundert. So bezeugte er wenigstens in seinem utopischen Doppelroman Komische Geschichte der Staaten und Reiche des Mondes und der Sonne. Der Hörspielautor und Regisseur Artus C. Kaspari hat den ersten Teil dieses berühmten Werkes auf zeitgemäße Weise zu einem Radiostück verarbeitet. Zugleich entstand ein eigenwilliges Porträt einer der fesselndsten Gestalten des 17. Jahrhunderts. Wir wünschen gute Unterhaltung. Cyranos Reise zum Mond. Radiostück von Artus C. Kaspari. Ich aber flehte sie an, mich sehr sorgsam zu untersuchen. Und sollten sie zu dem Schluss kommen müssen, dass ich ein Mensch bin, so unterwürfe ich mich meinem Schicksal, als Ungeheuer vernichtet zu werden. Treffen und töten ist nicht das Gleiche. Scheiße. Alle, raus damit und ab in die Hölle. Und keine Spuren. Und du solltest dich schnell verpissen, Cyrano, bevor die Bullen hier einschnüffeln. Ich bin der bei weitem unschlagbarste Eskrimeur von ganz Paris. Das ist kein Geheimnis. Wer mich beleidigt, zieht mit Bedacht das schwerste Verbrechen auf sich, indem er mich zwingt, das Florett zu ziehen und somit sein Todesurteil. Du solltest dich verbissen, Mann. Ich bin der Beste, dass das klar ist. Du bist es. Verpiss dich. Du bist der beste Fechter von ganz Paris, ja. Schafft ihn raus, den Saftkübel. Freunde, wir beten für alle unschuldigen armen, getretenen Seelen des Landes. Und seid merkt euch eins. Und in euch gekehrt. Ich bin kein Vion. Aber wer mich beleidigt, ich, der Bergeracker, scheiße auf euer mit Gaunern und Auspressern vollgepferchtes Paris. Der Vion bin ich weder, noch der Rabelais. Aber wer zu sagen wagt, oder auch nur zu flüstern, oder in seinen schleimigen Augenwinkel zu denken, ich sei ein schlechter Schreiber. Was war? Wir beten. Wie immer beten und üben wir uns in Versenkung, das ist alles. Und das Blut da? Die Mühe, die wir uns auferlegen, sind von äußerster Härte geprägt. Da kommt es schon vor, dass... Schluss! Welcher Hokuspokus hier auch getrieben wird. Ob in der Manier der Katharer oder nach dem Muster der modernen Kommunisten des Campanella, ihr seid zerniert und umstellt. Ab ins Lager, die ganze stinkende Bande von Kommunistenpack. Im Namen der Skinheads und ihrer immerwährenden Freunde in dieser Geschichte, Schluss jetzt und endgültig. Ich wollte doch mal sehen, ob wir hier nicht eine gute Endlösung zu finden verstehen. Abführen das ganze Rudel! Ist doch alles Spuk. Kommunisten. Was soll der Quatsch? Lass ihn doch, Tristan. Du bist nur eifersüchtig. Es ist das Recht der Poeten, die Welt zu verbessern, richtig? Der guten Poeten. Vorsicht. Heiß. Unsere kleine Skilla wittert ganz richtig gegen den Wind. Eifersucht der kollegialen Art. Sieur Tristan Lhermitte. Schönschreibling aller Hoch- und Halbwelt. Unsere kleine Skilla? Ich glaube, ich bin hier nur noch von Spinnern und Gleichmachern eingekreist. Unsere Kleine. Jetzt gehören die Weiber schon samt und sonders der ganzen Kommune. Ist das geil in eurem Sonnenstaat, ihr Fantastokraten. Sei vorsichtig, Tristan, sag ich noch mal. Du ziehst den Kürzeren, sollte gezogen werden. Mit Weibern so lockerzüngig umzugehen, wäre ich noch vorsichtiger, meine Herren. Ja, ja. So, meine Femina. Eine Feminissima. Ist das nicht ein wenig allzu verfrüht? Wir sind im Barock. Im Deutschen läuft ein 30-jähriger Krieg, meine Dame. An dem teilzunehmen, hier gar manch einen juckt. Nicht wahr, Bergerac? Und dann Feministen. Welcher Fauxpas? Welch geschlechtsspezifischer Fehltritt? Fehltritte zu begehen mag eine Leidenschaft der Weiber sein. Oh ja. Yeah. Wenn es von den Herren Literaten schon als erwähnenswert befunden wird, dass wir uns erfreuen, im Barock zu leben. Aber ist Kommunismus nicht vor allem Männersache? Und worauf will die Süße damit hinaus? Hieß es nicht gerade geschlechtsspezifisch? Ja. Und ist Kommunismus oder ein 30-jähriges Morden, sind das vielleicht nicht auch Fauxpas? Unser gütiger König hat gegen die Deutschen wie gegen die Sonnenstaatler seine Galgen parat, meine Herren. No. Alles, was von den kardinalen Tugendpfaden abweicht, die von den Herren Mazarin und Richelieu vorgegeben sind, ist nolens volens Fehltritt. Herr Gérard, was meinst du? Hm? Ja? Gérard, no. Bergerard. Ja? Er bockt. Nichts lockt ihn heute mehr aus der Reserve. Kein Wein und kein Affront. Cyrano? Was hat denn der gute Junge? Geht's wieder so schwer mit der Welt? Hm? Liegst wieder in Streit mit deinem Mann im Mond, dem Herrn Campanella? Wo wir doch jetzt schon 100 Jahre nach Kepler und Kopernik selbst dem Mazarin laut ins Ohr sagen dürfen, falls er eins für uns hätte, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Und käme nicht mal in den Knast. Manchmal denke ich, ich bin im Irrenhaus. Und nicht im, nicht im... Nur sag schon, Kloster. Nicht im Bordell, wo ich hoffe, wenigstens dort finde ich etwas, nicht viel, aber etwas Abstand von den erbärmlichen, gnadenlosen Widerwärtigkeiten des Tages. Hast du mal wieder dein Konto so maßlos überzogen, dass du... Jetzt rede ich. Mir ist klar, und ich muss es mir nicht immer wieder aufs Neue erklären, andere Wesen finde ich nirgendwo. Und der Mensch ist nun mal das Böseste aller Tiere. Oh. Weißt du was? Jetzt warnen wir dich. Dreh nicht voll durch hier, ja? Wenn du willst, dass du noch ein paar Freunde behältst. Freunde, sag ich. Nicht Tiere. Wenn du Dampf ablassen musst, dann trag uns deine Pamphlete vor. Ja, die gegen Mazarin. Ja. Die Vögel stürzen herunter. Und Manto bleibt stumm. Und Teiresias weiß von nichts. Zitat. Hm? Ich sag mal Euripides, richtig? Hm? Idiot. Wenn schon Zitat, dann von Sam Beckett. Was? Ah, aber was wisst ihr schon? Wer ist das schon wieder? Na, wer schon? Einer aus einer Gespenster- und Spinnerarmee. Er hat uns so spannend von seinen Kommunisten erzählt, wo sogar die Weiber kommandieren. Ich erzähle nichts. Ich erlebe. Wenigstens das sollte klar sein. Jesus Christus, Zitat, war der erste Kommunist, Zitat Ende. Und die Mazarins, diese höchsten Menschen auf dieser Kugel, sind seine Mörder. Die kapitalen Gierer und Raffer im Schutz. Bring ihn rauf und das Dach, Skilla, sonst gibt's wirklich noch Ärger hier. Die Streife kommt ganz gewiss. Lieb, kleiner, komm schön. Rühr mich nicht an, Weib. Ich weiß von ganz allein, wohin ich mich noch zu verfügen habe, um überleben zu können. Von ganz allein, ohne Beihilfe. Ja? Beihilfe hämischer, neidischer, heischender Bestien. Raus aus der Menschwelt. Weg von den infernalischen Realitäten des Dante. Da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam. Schien mancher Mond bereits in das Verlies, als ich den bösen Traum geträumt vom Rennen, der mich der Zukunft Schleier heben ließ. Ja, mach dich auf, Bergerac. Das ist es. Zum Mond. Verdrück dich in deinen lunarischen Dunstkreis des Unverstands. Das wird dir gut tun. Seit der Erfindung des Faustkeils, seit der Entdeckung der magnetoklonischen Kräfte, seit der Spinozist seine Lupen und Linsen schleift, seit der Pisaner durch seine venedischen Teleskope plinst, seit der gagarinischen Levitation und Entschwebung, der Countdown läuft! Noch ist was zu machen! 10, 9, 8... Seven. Ist wirklich so schlimm mit der Poesie, mein Schatz. Noch könnte was sein. Auf dem Mond. Oder wo. Ach, was anderes, was Besseres. Ach, was ist hier? Streife. Jetzt aber nichts wie weg. Bettschwere, wird Zeit. Und die Uhr pflegt zu laufen, mit und gegen den Zeigersinn. Sind schon unterwegs. Wenn's dem Zeigersinn recht ist, komm, Cyrano. Und wohin? Wenn solche Frage in diesen Kreisen angebracht einen Sinn hat. Zum Mond, meine Herren. Nicht weiter und nicht darüber hinaus. Komm, Cyrano, halt dich fest. Zum Mond nennt man das neuerdings. Na dann, gute Nacht. Das ist gut. Das ist echt gut, wie das ist. Mir ist es zu heiß. Ochsenfett muss aber heiß sein. Sonst wird's steif. Nein, du das machst. Da wird einem schon mehr als heiß. Jetzt komm schon. Erst wird gerieben. Oben bis unten. Auch wenn ich nicht wissen kann, wozu sowas gut sein soll. Wissen kann? Du wirst schon sehen. Weil es Wissenschaft ist. Hey, mach weiter. Ochsenfett und Rindsmark, das zieht den Mond auf sich. Ja, weißt du es nun? Hey, mach weiter. Der Mond. Ihr habt noch immer den Mond im Kopf. Und ich denke, ihr seid langsam nüchtern. Boah, du denkst, ein Mensch wie du soll nicht denken, da kommt nichts raus. Genug. Jetzt bin ich leicht und stark für jedes Wagnis. Und das schöne Fett ist verschüttet. Diese Heftigkeit immer. Weißt du, was der Philosoph den Cornatus nennt? Nix weiß ich, nix denke ich, solange ihr nicht nüchtern seid. Cornatus. Das ist der Drang zum Experiment. Das ist das Streben nach oben. Aha, heißt das so? Aber ich sehe es ja, wie es gemeint ist. Und bei euch ist der Konatus nicht schlecht. Steigt die Sonne schon auf? Noch nicht, aber gleich. Ja, höchste Zeit. Auf die Wiesen hinaus! Wozu jetzt das schon wieder? Hau, mein Kind. Um hinauf zu gelangen, braucht es alle Mittel, die den Cornatus, den Drang nach oben haben. Und den Tau zieht es ganz exorbitant hinauf, sobald die Sonne steigt. Exorbitant, ja. Ja, folglich benötige ich zu meinem Aufstieg jede Menge Tau. Folglich raus auf die taufeuchten Wiesen und Tau in die Flaschen sammeln. Komm mit. Erstmal was drüberziehen für euren Cornatus. So lasse ich mich draußen nicht mit euch sehen. Nicht vor Gott und nicht vor der Welt. So exorbitant. Hier, euer Latz. Ja, gib mir die Hose. Die Strümpfe, Stiefel. Wann wascht ihr euch mal? Euer Ding, das Hemd. Exorbitant. Exorbitant. Orbit. Oh ja. Houston. Was? Man muss ihnen zuvorkommen, bevor sie ihren ganzen Industriedreck und Denkmüll dort abladen. So sind sie doch. Machen den Mond zum Bordell der Welt. Also, wenn ihr jetzt unflätig werdet. Was? Was? Wenn ich auch blöd bin, aber ich habe ein Ohr für alles Schweinische. Was ist das, Houston? Ein total unbekanntes Wort. Houston? Was? Was ist das? Das, was ihr gesagt habt. Doch wohl ganz was Feines als Bordell, oder? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich brauche den Tau, Kind. Viel Tau. Wenn es klappen soll, komm, hilf mir dabei, die Sonne steigt schon. Moment! Erst will ich wissen, wofür das ist. Erst Ochsenfett und jetzt Tau. Das ist alles nicht so geheuer, dass ich nicht nachher noch das doppelte Gespött der Pariser zu hören bekomme. Hör zu. Nur wegen eurer Marotten. Hör zu. Ja, ja. Sieh her. Hm. Durch die Henkel dieser Flakons, ja, gefüllt mit Tau, ja, ziehe ich den langen Lederstreben. Du sollst hersehen, oh, verdammt ich Gott, ein, ja, Himmel. Also, auch noch versündigen. Ihr fahrt zur Hölle und nirgendwohin sonst. Und binde mir sämtliche fest an meinen Leib. Alle, die da im Korb, dieses Gerümpel von Flaschen? Alle 100. Und dann? Und wenn die Sonne steigt, zieht es den Tau mit sich und ich steige. Zum Mond. Ach du liebe Zeit. Zu einem Weltstern, der bessere Wesen kennt als dich und mich und überhaupt die Menschen. Und das heißt Wissenschaft. Wissenschaft? Ich weiß nicht. Komm jetzt, ehe es zu spät ist. Exorbitant verrückt, sage ich. Einfach verrückt. Oh, ich bin ja. Irokesen. Es waren unsere Irokesen, mein Freund. Und Sie haben Glück gehabt. Verdammt großes Glück. Das können Sie mir wohl glauben. Ich glaube Ihnen, mein Kommandant. Obwohl ich zunächst annahm, ich befände mich nicht mehr unter menschlichen Wesen. Und ob! Ich möchte nicht zählen, wie viele brave Franzosen unter den ihren ganz ähnlichen Umständen sich bei mir mit durchschnittener Zunge und Kehle zurückgemeldet haben. Wahrscheinlich hat die reichlich merkwürdige Kostümierung mit ihren Schnapsflaschen... Tau, mein Kommandant. Reiner Tau. Tau. Ja, Sie sagen es. Das Kropfzeug hat sie für einen vom Himmel gefallenen Gott gehalten. Wenn dem so ist, wie Sie erzählen, dass Sie den Vormittag des heutigen sich in Paris mitsamt Ihrem Tau zum Himmel abgehoben haben und am frühen Nachmittag, Präterpopter, 6 Stunden später schon in Neufrankreich, noch dazu in der Nähe von Quebec, mitsamt Ihrem Schnaps niedergehen. Das hängt mit der Umdrehung der Erdkugel zusammen, mein Kommandant, wovon ich dank meiner Studien etwas verstehe, nämlich... Während die Sonne, die mich dank des Taus in meinen Flaschen... Das werden wir noch überprüfen. Während die Sonne über mir quasi stehen blieb, drehte die Erde sich unter mir derart hinweg, sodass ich natürlicherweise... Genug jetzt! Ich kann das alles ganz einwandfrei physikalisch erklären. Ich habe gesagt, genug! Sie sind Schriftsteller. Sagen Sie. Ich schreibe gelegentlich. Und was? Dies und das, mal fürs Theater, mal für... Für die Weiber. Und wann? In der Nacht, beim Mondenschein. Das ist richtig. Die Flasche nicht weit von der hinreichend langen Nase entfernt. Das ist nicht ganz falsch. Und nun wollen Sie hin. Wohin bitte? Zu Ihrem Mond, Mann. Der Ihre Fantasie so lange gekitzelt hat, bis Sie sich erst mal mit Ihrem Fusel in mein friedliches Neufrankreich einschmuggeln mussten, um meine braven Soldaten auszunehmen und die eigene verkrachte Existenz aufzuforsten. Und faselt mir was vom Mond! Mit Ochsenfett und Blumentau auf zum Mond! Heilige Barbara! Aber so ist das ganze Geschirr, Schriftsteller! Wissen Sie, was darauf steht? Bevor wir eine Diskussion darüber beginnen, mein Kommandant, weise ich darauf hin, ich bin ein guter Fechter und Eskrimeur. Auch noch frech. Er steht vor dem Tod und nimmt sich noch Frechheit heraus. Guter Fechter. Soll ich ein Peloton einbefehlen und ihn auf der Stelle füsilieren lassen? Ein Peloton, das sind 10 Mann. Ich habe mich schon gegen mehr mit der Klinge behauptet. Also das geht über Verstand und Vaterland. Nicht mehr alles in Ordnung da oben unter der Haarbürste, hä? Soldat gewesen? So ist das, mein Kommandant. Und wo? Bei den Gascogniern. Gekämpft? Gegen die Deutschen. Die Deutschen? Bravo! Und? Ihr Motiv? Ich wollte verhindern, dass die Seuche nach Frankreich überschwappt. Die Seuche... Welche Seuche? Der Krieg, mein Kommandant. Der Mord- und Lustkrieg der Deutschen. Lustkrieg! Mord- und Lustkrieg! Das Vokabular Ihrer Altersgenossen in diesem Saustall, dem Café Latin, offenbar in diesem Sündenfuhl Paris! Ich glaube, in der Lage zu sein, mein mir eigenes Vokabular zu verwenden. Und dann, als die Lust verging, desertiert. Nach erhaltenen Blessuren den Dienst quittiert, mein Kommandant. So. und nach der Genesung keine Lust mehr verspürt als der gute Fechter, der man offenbar blieb. Warum nicht? Weil mir klar geworden war, dass alle metaphysische Existenz... Was ist das, schwafeln Sie nicht? Nun, dass alle Lebensqualität, sobald sie mit Militärischem in Kontakt gerät, groteske Züge annimmt. Und deshalb zum Mond verdolken? Ich will Ihnen mal etwas sagen. Wenn wir das herrliche Land hier, das uns wie ein Gottesgeschenk vor den Thron unseres gütigen Königs gelegt wurde, erst einmal völlig von diesen Irokesen gesäubert haben, dann können wir Elemente wie ihn nicht gebrauchen. Der Galgen steht also bereit. Aber eigentlich sollte man ihm ein tüchtiges Bündel Signalraketen unter den Hintern klemmen, zünden und ihn hinauf zum Mond fetzen. Das wäre ihm angemessen und gerecht. Rakete? Rakete, sagen Sie. Das war die Idee, Houston, das war's. Nur, wie viele Stufen müssen gezündet werden, um in den Orbit und darüber hinaus... Wenn wir Houston zuvorkommen wollen, dann muss ich sofort... Hey, was torkelt er wie ein Affe? So leicht schleicht es sich hier nicht davon. Pardon, mon Colonel, aber die Rakete, Ihre Idee mit der Rakete, das ist die Lösung. Ich umarme Sie, mon Colonel. Das ist die Idee des Jahrhunderts. Und physikalisch so einwandfrei einfach, dass ich mich wundern muss, warum weder Descartes, nein, noch Campanella, noch Galilei, noch Gassendi darauf gekommen sind. Ja, aber ich war schon fast dran. Das muss ich doch wegen der Wissenschaft und der Akademie erwähnen. Ich werde der Erste sein, der mit einer Rakete direkt in den Kosmos... Was machen Sie? Sie sind unverschämt. Sie sind total verrückt jetzt. Das Berühren von Offizieren des Königs wird mit dem Tode bestraft. Ordonnanz! Mon Colonel befehlen? Ein total Verrückter! Schießen Sie ihn auf den Mund! Er wird peinlich bewacht. Ist das klar, Leutnant? Bei Wasser und Brot. Kein Alkohol. Alles klar. Du kommst mit. Und? Geben Sie ihm so viel von unseren Signalraketen, wie er braucht. Wenn Sie erlauben, Mon Colonel, ich verstehe nicht ganz. Signalraketen? Ja, er wird Ihnen das schon erklären. Und jetzt raus! Ich kann den Typ nicht mehr sehen! Und eine Flasche Porto bringen Sie mir! Wie Sie befehlen, Mon Colonel. Porto, Signalraketen, so viel er braucht. Was ist das für eine Welt? Presul discretissime veniamte, recor morte bona morio dulci, nec necor meum pectus auciat, velarum decor et postactu neceo, saltem corde mecor eset aduissima, intere naturam in aspectu virginis, mentre sicura juvenes non possumus, legem sepi duram, unque corpum habet duram. Also, Moment, Freunde! Jetzt hört doch mal zu! Hier steht es jetzt, Freunde! Das ist ein historisches Ereignis! Und ihr könnt sagen, ich bin dabei gewesen! Ich zähle jetzt bis null! Zero! Ja, richtig, bis zero! Dann wird gezündet und dann... Kneif deinen Arsch zusammen! Wir stehen drunter! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3, 2, 1. Was kann es sein? Ich bin im Paradies. Wenn auch ganz allein. Ich habe mich ebenfalls sprachlich eingepeilt. Für alle Fälle, wer weiß, was noch kommt. Es ist ja unerträglich. Ist gut, Bonn. Ich gehe jetzt auf Körpergestalt. Zunächst auf sein Wunschbild. Was will das meinen? Nun ja, Venus von Milo oder sowas. Oder was, Schaum gewonnen? Ist das ebenfalls Kitsch? Für viele dort schon mal sehen. Aphrodite. Oh, welches Wunder. Wo bin ich? Wer bist du? Oder bist du Apoll? Bist du Weib oder Jüngling? Ich stehe wie geblendet. Werde erst einmal ganz ruhig, Süße. Ich bin Sinn. Halte den Atem an und jetzt versuche die Gifte, die immer noch in dir sind, aus deinem Inneren vollständig auszustoßen. Erst dann wirst du hier sehen, fühlen und überhaupt wahrnehmen lernen, meine Liebe. Aber ich bin, erkennst du das nicht? Ich bin ein Mann. Savinien ist mein Name. Savinien Cyrano. Wir kennen den Unterschied nicht, mein gutes, borniertes Geschöpf. Borniert, sagst du? Das muss, Verzeihung, aber das kann nur ein Irrtum sein. Ich habe an unseren höchsten Schulen und Universitäten studiert. Ich bin bewandert in allen Wissenschaften der größten Köpfe. Ich bin nicht gekommen, um mich Beleidigungen der widerlichsten Art auszusetzen. Und wenn es nicht anders sein soll, verstehe ich mich auch hier zu verteidigen. Wir wissen, dass du nichts anderes kennst als Verteidigung und Angriff, als Angst und Gewalt. Eine Waffe, welcher Art sie auch wäre, ob schneidend, durchbohrend, ob explosiv, brauchst du nicht bei uns. Und wenn... Wenn ein Ungeheuer mich plötzlich bedroht? Ein Monster? Was weiß ich? Ich überlagere mich jetzt. Sinn, bevor etwas schiefläuft in seinem Gehirn. Jetzt vergiss einmal alle Fiktionen, die seit ein paar läppischen tausend Jahren als verschimmelte, fade Filme durch die Windungen eurer Köpfe schleimen. Mit Fiktionen und mit deinen Verkrampfungen in Gut und Böse, in Krieg und Frieden, in Macht und Ohnmacht, in Sendung und Empfang wirst du nicht weiterkommen. Kapierst du das wenigstens ahnungsweise in deiner dürftigen Sprache? Ja. Das heißt, nein. Ja, heißt nein. Das könnte ein Anfang im Verständnis sein, sofern es ahnt, dass Verstehen nicht notwendig, weil unmöglich ist. Ich verstehe indessen nicht erst, warst du ein wunderschönes, begehrenswertes Weib namens Sinn. Dann ein wohlgebauter, trainierter Jüngling namens Sinn. Und jetzt bist du ein riesiger Kreis, in dem nichts ist, außer Leere. Fülle und Leere. Wieder so ein bequemer Stolperstock für dich. So eine dialektische Gegensatzkrücke. Die Frage muss doch erlaubt sein. Mein Name ist Pon. Wenn du unbedingt einen brauchst. Nein. Das heißt... Ja. Sinn. Pon. Seid ihr die Götter hier? Die Frage muss doch erlaubt sein. Ich meine, Sinn. Pon. Irgendwie klingt das für mich so wie... Götter, Gott, die Sucht, die Sehnsucht nach einem Namen, einem Griff, um sich festzuhalten und alles an diesem Begriff anzuklammern auf Biegen und Brechen. Dieser Stephen Hawking ist dir bei deinen Studien noch nicht untergekommen, wie? Hawking? Der Gott, astrophysikalisch weggerechnet. Mit Beihilfe Einsteins übrigens. Entschuldige, Pon, er ist noch zurück, fast noch Mittelalter dort. Sie nennen es Renaissance oder Barock. Hawking ist 20. Jahrhundert, in dem sie noch immer nicht sehr viel weiter sind. Aber er sollte begreifen, dass wir nur seiner Begriffsstutzigkeit wegen Namen benutzen. Lass mich mal. Jetzt ein scharfer Strich. Das tut weh. Ich bin Mohr. Ich zeige mich dir als so ein ganz gewöhnlicher, einfacher Strich, der sich durch deinen Geist und deine Seele zieht, wenn du seinen Verlauf aus der tiefsten Tiefe hinauf in eine höchste Höhe verfolgen könntest, indem er dein gesamtes Wissen durchstreicht. Nämlich das, was nie etwas anderes zu bewirken vermocht hat, als ein permanentes Morden und ein Zerstören der von euch erkannten Welt, verursacht allein durch jene Fixierungen und Dogmatisierungen, die ihr als Fortschritt des von euch geschätzten aufrechten Ganges euch anlobt, sodass ihr euch anmaßt, als Irdische auch die Herrschaft über alles Außerirdische in eben der Weise ausüben zu wollen, wie ihr sie über euch selbst betreibt. Du denkst, du bist auf dem Mond? Ich denke, ich weiß nicht. Ich dachte, ich finde hier eine, nun ja, bessere Menschenart, als du sie beschrieben hast. Ich will dir zeigen, was du gefunden hast. Was ist das? Als gleißender Stein und Eissand und Krater und Zacken und wesenlose kalte Wüste. Das kann nicht der Mond sein. Er ist es. Für alle, die kommen und großspurig sagen, für mich nur ein kleiner Schritt, doch ein großer Schritt für die Menschheit. Das habe ich nicht gesagt. Aber andere. Liebe Zeit. Wir haben hier keine Zeit. Keine im Sinne eurer Vermessenheiten von Zeit, von Raum, von Leben. Quälen wir ihn nicht weiter, da es doch sinnlos ist und seine Einfalt groß. Umgeben wir ihn erst einmal mit einem, sagen wir, prämodernen Ambiente von etwa, sagen wir einfach Cézanne, damit er sich einfühlt. Warum nicht Picasso? Nicht sein Landsmann, aber Spanier. Na, wenn schon, dann Le Corbusier. Mit seiner Wohnmaschine für den Maschinenmensch. Gut, wir könnten auch anders, ganz anders und ohne jeglichen Aufwand an Schwachsinn und Repräsentanz. Aber nehmen Sie Platz. Sie haben Hunger nach langer, riskanter Reise. Das Essen kommt gleich. Oh, vielen Dank, Hunger, ja. Doch ich bin natürlich derart verwirrt und doch voller Wissbegier. Wissbegier nützt Ihnen absolut gar nichts, gar nichts. Sie sollten davon ausgehen, dass hier jeder, sofern er einer ist, das Gegenteil von dem denkt, was einer oder ein anderer weiß. Oder umgekehrt. Keiner denkt, was er weiß, während ein anderer weiß, was einer denkt. Und dass das, was jeder weiß, jeder andere nicht weiß. Und umgekehrt. Woraus sich jene unendliche Vielfalt ergibt, die der Einfalt des Wissens entgegensteht. Ich denke, Verzeihung, aber ich sag einfach mal so. Ich denke, dass solcher Umgang mit Wissen, wie Sie ihn angedeutet haben... Mehr als Andeutung machen wir nie? Was wollen Sie sagen? Eine große Bereicherung sein kann. Er kann vorerst nicht anders. Reich und arm, mehr haben, weniger sein. Das ist so bei Ihnen. Aber zum Beispiel... Sie haben keine Zeit, sagen Sie. Oh. Wir brauchen keine. Wir haben Gegenwart. Die Zukunft ist unsere Vergangenheit, wie Sie vielleicht schon bemerkt haben. Und das hebt sich auf. Das dürfte für ihn noch zu kompliziert sein. Leben geschieht ausschließlich in der Gegenwart. Und weil Leben identisch ist mit Schöpfung, mit Erschaffen, ist dieser Zustand nur in der Gegenwart möglich. Alles Übrige ist tot. Ist aber Gegenwart nicht eigentlich sofort, nachdem sie passiert ist, bereits Vergangenheit und kurz bevor sie erscheint, noch Zukunft? Ganz richtig. Genau das. Aber mathematisch oder physikalisch gesprochen, existiert sie doch dann fast nicht. Ist jedenfalls auf der Lineatur der Zeit ein so winziger, kaum noch fassbarer, nahezu undenkbarer Zeitpunkt, dass für ihre Erschaffung fast nichts mehr bleibt. Richtig? Genau das ist der Punkt. Sich in der unendlichen Kette von Gegenwartspunkten immer aufs Neue erschaffen. Immer aufs Neue ein anderer sein. Nicht der Vergangene in seiner Zukunft, der Tote. Euer Prinzip ist das Gegenteil. Ihr erzeugt Tote, deshalb tötet ihr euch selbst und eure Welt. Was ihr erschaffen nennt, ist Sterben. Fortschreiten auf den Tod zu. Indem ich mich gegenwärtig erschaffe, schaffe ich erst die Gegenwart. Es ist zu kompliziert für ihn. Woher kommt er denn, Paul? Was verlangt ihr von ihm, Moore? Er ist ein Mensch. Moore. Jetzt hab ich's. Pon Sin Mor. Ihr seid die obersten Autoritäten in Campanellas Sonnenstaat auf dem Mond. Ich bin auf einem Sonnengestirn. Wunderbar. Oh, guter Mann. Wie war der Name, an dem er klebt? Tommaso Campanella. Der berühmte Verfasser einer wahrhaft christlichen, wahrhaft kommunistischen Ordnung der menschlichen Gesellschaft. Im Sonnenstaat hat sie sich endgültig manifestiert. Endgültig? Oh, denke ich doch. Auch so ein irdischer Denkinhalt. Endgültig. Du bist bei Außerirdischen, was auch immer darunter zu verstehen ist, nach deiner ersten Einführung hier. Savigny, Cyrano de Bergerac. Der erste Mensch auf dem Mond. Wirst du doch wohl nicht mehr denken können, wer hätte denn auch nur den geringsten Bedarf an Namen, an Manifesten, Sonnenstaat, Staat? Es sei denn, jeder von uns verfügte über alle nur brauchbaren, bildbaren, denkbaren Namen zu seiner je gegenwärtigen Anwendung. Und deinen Campanella oder wen auch in seiner nachgeratenen Folge, du kannst sie abschreiben. Selbst in der Menschheit wird nach einer Weile vom Staat, welcher Sternenstaat es auch sein soll, nicht mehr die Rede sein. Wie darf ich das verstehen? Eine Menschheit ohne Staat, das geht doch gar nicht. Der Mensch vermag sich die Menschheit nicht ohne Staat vorzustellen und deshalb ist für ihn der Staat das einzigartige Medium zu sein, des Menschen Selbstaufgabe. Und somit wird, nach einer Weile, die Menschheit verschwunden sein von der Welt. Seiner Welt. Seiner vermeintlichen Welt verschwunden sein, ohne dass auch ein einziges Wesen oder Atom in den anderen Welten ihn je vermissen wird. Ich frage mich, was der ausgezeichnete Staatsmann, der Kardinal Mazarin, dazu zu sagen hätte. Ein Mann, der seine ganze Kraft für das Wohl der Menschheit einsetzt, indem er zum Beispiel den Strom des Geldes und der Finanzmittel in neue, gerechtere Bahnen lenkt. Um sich selbst aufs Beste bereichern zu können. Wie schön. Der Staat? Und das Geld? Die Banken, die Börsen? Die Wall Street? Die Lombard Street? Der Dow Jones Index. Ihr seid schon wieder zu schnell mit ihm. Er kann nicht folgen. Richtig. Wir haben uns etwas zu weit in den Sumpf der Vergangenheit seiner Zukunft vorgewagt. Vielleicht nützt ihm der große Spruch etwas, den sie sich in seiner Gegend zurechtgelegt haben. Welche? Freiheit? Gleichheit? Eigentum? Eigentum neben dem Geld, das Fundament. Die zweite Säule, der schöne Antrieb, der sie durch ihre Kalender und Bücher, durch ihre Bilanzen und Revolutionen mit wehenden Fahnen durch ihre Tage und Nächte treibt. Eigentum, Zuwachs, Konjunktur. Meine Freunde. Ja, Freunde, wenn ich das sagen darf. Wir versuchten bereits, Ihnen klarzumachen, dass wir den Begriff in Ihrer Sprache keine Bedeutung unterlegen. Wir haben lediglich beobachtet, dass man bei Ihnen mit diesem Wort recht leichtfertig umgeht. Freunde. Reden Sie weiter. Ich wollte sagen, ich selbst bin nur ein armer Poet. Ich besitze nichts, habe nichts. Und vielleicht mag das der Grund dafür sein, weshalb ich mich auf den schwierigen Weg zu einem Mond machte, dort eine bessere Welt zu entdecken. es nicht eine zu simple Masche? Sich so eine Droge einzuverleiben, die man gelegentlich auch Poesie nennt bei euch. Und dann ab zum anderen Stern. Was macht denn ihr, wenn etwas zu zahlen ist? Eine Schuld zum Beispiel? Habt ihr etwa kein Geld? Wir wollen uns nicht auf das Nebenkrieg beliebteste Spiel bei euch einlassen und moralisieren. Geld gibt es nicht. Wenn wir uns dankbar zeigen wollen, eine ziemlich überflüssige Sache, so tun wir das etwa. Wo seid ihr denn jetzt auf einmal? Warum ist jetzt nichts mehr? Nichts. Kein Boden. Kein Himmel. Kein Hell, kein Dunkel, nichts, außer ich. Was ist denn los heute? Cyrano. Savinien Cyrano de Bergerac. Es wird aber Zeit. Endgültig. Ich mache keine Gedichte. Was ist denn? Hoch jetzt, Freundchen. Ich will endlich Geld sehen. Oh, mein Kopf. Mein armer Kopf. Geld? Was ist mit Geld? Hier ist meine offene Hand. Oh, Skilla, mein Gutes. Du weißt doch, dass ich... Das war's. Ich hab nichts, Skilla. Ich mach dir ein Gedicht. Das schönste Gedicht, das verspreche ich dir, dass ich jemals... Saukerl, verdammter! Ich geb dir Gedichte, so viele Gedichte, bis dir der Kopf platzt! Wo ist mein Rapier, du Luder? Suchst dir auf der Straße zusammen. Im Dreck der Gosse! Oh, Scheiße! Bist du der Cyrano de Bergerac? Genau, der bin ich. Was wollt ihr? Mitkommen. Warum? Du bist... der Defätist, Anarchist, Terrorist, Kommunist, Sozialist, Antichrist, du bedrohst den König und die ganze Menschheit. Mitkommen! Oh, habt ihr ein Glück? Habt ihr ein unglaubliches Glück? Schnauze jetzt! Geh schon! Oder ist dir lieber, wir lassen dich fliegen? Die Treppe runter! Mach nur so weiter. noch eine Weile. Das kann nicht mehr lange sein. Noch eine Weile. Cyrano, gib sie! Zeig sie! Zeig, was du kannst! Du bist der beste Fechter in ganz Paris! Schick sie zum Mond! Cyranos Reise zum Mond. Radiostück von Artus C. Kaspari. Cyrano, Ernst Stötzner. Skylla, Elke Petri. Tristan, Gerd Warmeling. Assou, Gregor Hansen. Sin, Ute Kannenberg. Pon, Tina Engel. Mohr, Isabella Mamatis. Kommandant, Hans Teuscher. Ordonnanz, Michael Schenk. Stiefel, Gunter Schoß. Fechtmeister, Elisabeth Berrois. Priester, Götzner Lepper. Musik, Komposition und Ausführung, Ute Kannenberg und Joachim Litti. Santur und Djembe, Hans Schandl. Gitarre, Michael Rodach. Trompetensignale, David Reinhardt. Dank an Herbert Otto und Ingolf Blumowski vom Sportforum Weißensee, Sektion Fechten. Regieassistenz Mandy Rahn. Schnitt Annette Gudra. Ton Lutz Pahl. Regie Götzner Lepper. Produktion Rias Berlin 1993.